Jener machte eine leichte, verneinende Bewegung mit dem Kopf. »Nun fahre fort«, sagte Sosimow. »Was weiter?« »Ja, was weiter?« Als er die Ohrringe erblickte, vergaß er sofort die Wohnung und Dimitri, nahm seine Mütze und lief zu Duschkin hin und erhielt von ihm, wie ich schon erzählte, einen Rubel. Jenem aber log er vor, dass er sie auf dem Trottoir gefunden habe und fing sofort seine Sauftour an. Von dem Mord aber bestätigte er nur das früher Gesagte. »Ich weiß von gar nichts, hab davon erst am dritten Tag gehört.« »Und warum hast du dich bis jetzt noch nicht gemeldet?« »Aus Angst.« »Und warum wolltest du dich erhängen?« »Vor lauter Gedanken.« »Was für Gedanken?« »Dass man mich verurteilen wird.« »Nun, das ist die ganze Geschichte. Aber jetzt, was meinst du? Was meinst du, was sie daraus gefolgert haben?« »Ja, was ist denn da zu meinen? Es ist jedenfalls eine Spur. Wenn sie auch unbedeutend ist, so ist es doch eine Spur, eine Tatsache. Soll man deinen Anstreicher etwa in Freiheit setzen?« »Aber sie halten ihn jetzt einfach für den Mörder. Sie haben keinen Zweifel mehr.« »Das geht zu weit. Aber du bist auch zu hitzig. Und die Ohrringe? Du musst doch zugeben, wenn am selben Tage und zur selben Stunde die Ohrringe aus dem Kasten der Alten in die Hände von Nikolai geraten, dass sie auf irgendeine Weise doch in seinen Besitz gekommen sein müssen. Das hat nicht wenig zu bedeuten bei solch einer Untersuchung.« »Wieso, wie sie in seinen Besitz gekommen sind?« fuhr Rasumichin auf. »Du als Arzt, der du vor allen anderen verpflichtet bist, den Menschen zu studieren und der Gelegenheit hat, mehr als jeder andere, die menschliche Natur kennenzulernen, kannst du denn nicht aus all diesen gegebenen Anzeichen ersehen, was für eine Natur dieser Nikolai ist? Kannst du denn nicht auf den ersten Blick sehen, dass alles, was er bei den Verhören ausgesagt hat, die heiligste Wahrheit ist? Sie sind genau so in seine Hände geraten, wie er es ausgesagt hat. Er ist auf ein Kästchen getreten und hat es aufgehoben.« »Heiligste Wahrheit? Er hat doch aber selbst eingestanden, dass er das erste Mal gelogen hat.« »Hör mich an. Hör aufmerksam zu. Der Hausmeister, Koch und Pestjakow, auch der andere Hausmeister, die Frau des ersten Hausmeisters und eine Bekannte von ihr, die zur selben Zeit in der Wohnung des Hausmeisters saß, und der Hofrat Kjukow, der im selben Augenblick aus einer Droschke stieg und mit der Dame am Arm durch den Torweg ging. Alle, also 8 oder 10 Zeugen, sagen übereinstimmend aus, dass Nikolai den Dimitri zu Boden gedrückt hatte, auf ihm lag und auf ihn einschlug und dass jener ihn an den Haaren gepackt hatte und ebenso auf ihn einschlug. Sie liegen beide quer im Wege und versperren den Durchgang. Sie werden von allen beschimpft und sie liegen da wie kleine Kinder balgend. Buchstäblicher Ausdruck des einen Zeugen. Kreischen, prügeln sich und lachen. Lachen beide um die Wette. Mit der komischsten Fratzenschneiderei und laufen auf die Straße hinaus, gleich Kindern, um einander zu fangen. Hast du gehört?